Bayern 2. Zündfunk extra. Dieser Moment der Ruhe täuscht. Das Sonic Youth Album Daydream Nation beginnt verträumt, repetitiv. Aber jetzt bloß nicht allzu viel Zeit verlieren. Gleich setzt das Gitarrenriff ein. Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ronaldo und Steve Shelley setzen sofort den Maßstab für die ganze Platte. In den nächsten Minuten wird klar, what it's all about. Es geht um experimentellen Noise Rock, den ewigen Frau-Mann-Dialog. Es geht um das lebendig kaputte New York City und um die nicht so lebendige Kaputtheit der Reagan-Ära. America is not so much a nightmare as a non-dream, schreibt 1989 der Beatnik William S. Burroughs. Ein Jahr zuvor liefern Sonic Youth den perfekten Soundtrack zum amerikanischen Wachkommen, zum amerikanischen Nichttraum. 30 Jahre Daydream Nation. Ein Zündfunk-Playback von Maria Fedorova. Maria Fedorova begrüßt euch zum heutigen Zündfunk-Playback auf Bayern 2. Wir verneigen uns eine Stunde lang von dem 5. Studioalbum von Sonic Youth. Daydream Nation kommt am 18. Oktober 1988 in die Läden und markiert den Durchbruch in der Karriere der Band. Es wird das Opus Magnum von Sonic Youth. Seit 1982 veröffentlicht die Band jedes Jahr ein Album, experimentiert und entdeckt das klassische Songwriting. Das Album Sister klingt schon wie der Vorläufer von Daydream Nation. Wir sind in den späten 80ern. New Wave und Post-Punk sind in den Charts, sind im Mainstream angekommen. Und Daydream Nation spielt dabei eine entscheidende Rolle. Auf dem Album versuchen Sonic Youth alle kreativen Energien aufzusaugen, die im amerikanischen Indie-Rock-Universum damals existierten. Und bevor wir über die musikalischen Einflüsse reden, das erste Beispiel dafür, der Song Silver Rocket. We'll be right back. Das war Silver Rocket von Sonic Youth. Wie auf dem ganzen Album geht es in Silver Rocket weniger darum, Stimmen und Instrumente aufeinander abzustimmen. Viel wichtiger ist es, genau den richtigen Misston zu treffen, die gesamte Spanne der Dissonanzen auszureizen. Thurston Moore ist schwer beeinflusst vom Sound seiner Labelmates bei SST Records, dem legendären Hardcore-Label aus Long Beach, Kalifornien, auch wenn Sonic Youth selbst eher aus der Kunstszene New Yorks kommen. Im Zündfunk-Interview erzählte damals meine Kollegin Sabine Gitzelt. We came out of this downtown New York music scene of experimental music, and that's how Sonic Youth started. We started as a band coming out of a scene that was involved with experimental music and avant-garde music. Wir haben nie mehr elektronische Musik gehört, weil wir schon seit den 70ern elektronische Musik hören. Wir kamen ja aus dieser experimentellen Downtown New York Musikszene. So fing Sonic Youth an. Wir begannen in einer Szene, die in experimentelle und in Avantgarde-Musik involviert war. Aber wir wollten keine Band sein, die nur an Orten der Kunst spielt. Wir wollten auch in Rock'n'Roll-Locations auftreten, weil wir auch eine Rock'n'Roll-Band sein wollten, die experimentelle Gesten benutzt. So begann alles. In den 80ern waren wir dann in den US Underground Rock eingebunden, mit Bands wie Black Flag oder Minutemen. Und wir waren auf SST Records, dem Label von Black Flag. Wir waren Teil dieser Underground-Szene, Husker Du, Butthole Surfers, Big Black. Wie schon Husker Du und Minutemen davor bringen Sonic Youth Daydream Nation als Doppel-LP raus. Für Post-Punks eigentlich ein eher ungewöhnliches Format. Doppelalben waren so richtig durch, uncool und vorbelastet durch Mucka-Bands wie Yes in den 70ern. Um noch eins draufzusetzen, kleben Sonic Youth über die letzten drei Songs pompös das Prog-Rock-Unwort, Trilogy. Selbstironische Post-Punks, die sich über den Prog-Rock-Kanon lustig machen, dabei aber genau wissen, dass ihr Doppelalbum Daydream Nation auch als eine Art Progressive-Punk gelesen werden kann. Einen Track der Trilogy hören wir, The Wonder. Thank you. Bayern 2 der Zündfunk mit einem Playback über Sonic Youth und ihr 30 Jahre altes Album Daydream Nation. Zwar waren Sonic Youth lange selbst auf dem US-amerikanischen Hardcore-Label SST Records. Sie sind mit den Punk Kids abgehangen. Aber die Band ist clever genug, um zu wissen, diese Leckerpose wird man ihr nicht zu 100% abnehmen. Alle Mitglieder der Band kommen aus dem gut situierten Bildungsbürgertum, haben Kunst und klassische Musik studiert. Kurzum, sie waren schon artsy, bevor sie Pop wurden. In a way, it was very strange in the 1980s because a lot of people were really into this attitude of it has to be very pure, it has to be rock, pure rock and roll, and like, and not to use any too much kind of what they called artsy influences, as if it was a term. Im Grunde verbrachten wir die ganzen 80er in dieser Szene. Eines Teils war es auch strange in den 80ern, denn viele Leute hatten diese Haltung, es muss pure Rockmusik sein und nichts anderes, bloß nicht artsy Einflüsse benutzen. Artsy war damals ein Schimpfwort. Die Leute hätten auf uns gezeigt, schaut hin, das ist eine Artband. Es wäre schlimm gewesen. Aber lustigerweise war es dann nach dem Mainstream-Erfolg von Punkrock so, dass viele junge Leute gesagt haben, wir bewegen uns jetzt doch in Richtung Artsy Avantgarde, denn diese Musik lässt sich so einfach nicht verkommerzialisieren. Für uns war das unglaublich, denn das war plötzlich die Welt, aus der wir gekommen sind. Auf einmal konnte man all das sehen und hören, Leute, die Ambient machen, mit Elektronik arbeiten oder Plattenspieler einbauten. Es war so, als ob sich um uns herum alles im Kreis gedreht hat. Sonic Youth waren nicht die Ersten, die den Dialog zwischen Kunst und Musik geführt haben. Es gab die Beatniks, den Jazz und die Expressionisten und Andy Warhol und Velvet Underground. Auch bei Sonic Youth sieht man es schon auf dem Albumcover. Sie sind große Fans des Malers Gerhard Richter und verwenden für Daydream Nation sein Kerzenbild aus dem Jahr 1983. Dass sich hinter diesem artsy Cover Noise und Punk verbergen, kann man zunächst nicht ahnen. Warum das doch zusammenpasst, hören wir in diesem Song, Candle. Thank you. hört den Zündfunk auf Bayern 2 mit dem Playback zu 30 Jahre Daydream Nation. Das Album mit grenzenlosem Noise und sehr lokalem New Yorker Spirit. In kleinen New Yorker Galerien sind Kunst und Musik schon seit den 70er Jahren eine Einheit. Patti Smith hat etwa immer wieder Poems geschrieben und war mit Robert Mapplethorpe zusammen. Die Stadt selbst ist zu der Zeit klaustrophobisch, voller Ruinen und Gewalt. Und so ist der Sound. Nach Blondie, Television und den Ramones liefert die kurzlebige, aber enorm einflussreiche No-Wave-Bewegung Wut und Krach. Auch Sonic Youth braucht Gewalt, sagt Gitarrist Lee Ronaldo, um gut zu klingen. Das Interview ist aus der experimentellen Filmcollage Put Blood in the Music, die ein Jahr nach dem Release von Daydream Nation herauskommt. We're pretty violent. It's a description of a side, right? I mean, our music, other people could say it's very pastoral or, you know, it has a lot of different things going on in it. We like the violent side of it because it, you know, makes us feel good. Mit Gewaltmotiven spielen Sonic Youth auf der Single Death Valley 69, die sie zusammen mit Lydia Lunch einspielen. Das Splatter-Video dazu dreht sich um die Charles Manson-Morde. We'll be right back. Daydream Nation ist dann nicht mehr ganz so freakig wie diese Single. Agitation und Sturm und Drang kommen zwar auch in Teenage Riot vor, dem ersten Song von der Platte, nur poppiger. Thurston Moore textet knapp und knifflig seine Diagnosen. Everybody's coming from the winter vacation. Taking in the sun in an exaltation to you. Im Song träumt er dann von Jay Maskis von Dinosaur Jr. in der Rolle des nächsten US-Präsidenten. It better work out. I hope it works. Teenage Riot, der erste Song vom Album Daydream Nation, das dieses Jahr 30 Jahre alt wird und nach wie vor in den Listen der besten Alben aller Zeiten aufploppt. Ein kurzer Rückblick. 1988, New York ist von der AIDS-Krise schwer getroffen. Ronald Reagan ist schon fast auf der Zielgeraden. Ein Jahr später wird George W. Bush ins Oval Office einziehen. Im selben Jahr bringen Public Enemy ihr wütendes Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back raus, aufgenommen in einem Studio in der Green Street, und ein Aufschrei gegen den Rassismus der Reagan-Ära. Kurze Zeit später fangen auch Sonic Youth an, in der Green Street an Daydream Nation zu arbeiten. Der Produzent Nick Sansano spielt ihnen das Public Enemy Album vor und merkt schnell, dass die beiden Bands den gleichen Ansatz haben: maximale Sounddichte und eine grimmige Anti-Haltung. Die Wege der beiden Bands werden sich noch mehrmals kreuzen. Chuck D von Public Enemy wird später auch beim ersten wirklichen Hit der Band bei Cool Thing mitmischen. I just wanna know. What are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Wirst du uns Mädchen befreien? Befreien von den weißen Männern? Befreien aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit? Singt Kim Gordon. Was uns gleich zum nächsten Thema bringt. Denn was wäre Sonic Youth ohne Frauenpower? Wir hören das tolle The Sprawl. Yeah. The Sprawl, einer Frauenpower-Hymne von Daydream Nation. Spätestens ab dem Zeitpunkt ist Kim Gordon nun auch eine Stilikone für selbstbewusste junge Frauen und ein feministisches Role Model. Eine Rolle, in der sie sich erstmal zurechtfinden muss. Nur wenige Wochen nach dem Release von Daydream Nation veröffentlicht Kim Gordon in der New Yorker Stadtzeitung Village Voice ihre alten Tour-Tagebücher. Der Titel sitzt: Boys Are Smelly, Sonic Youth Tour Diary 87. Sie sei vernarrt in Jungs, die Gitarre spielen, schreibt sie dann. Am Bass zu sein sei ideal, denn der Strudel des Sonic Youth Sounds lässt sie vergessen, dass sie eigentlich ein Mädchen ist. Mit der Zeit wird Kim Gordon zur treibenden Kraft der Band. Immer wieder hinterfragt sie Rollenklischees, männliche und weibliche Sexualität. Eine Rolle, die schon Debbie Harry, Lydia Lunch oder The Slits eingenommen haben. In Sprawl singt Gordon »I wear skirts and cheap nylon slips« und macht deutlich, dass es sich um eine Uniform handelt. Noch wütender wird Gordon im Song »Kissability«. Da singt sie über sexistische Entertainment-Bosse, die Frauen manipulieren, indem sie ihnen Verträge und Rollen versprechen. Wir hören Kissability und ich frage mich mal wieder, wie konnte es passieren, dass der Song nicht zur offiziellen MeToo-Hymne geworden ist? Kissability, Kim Gordon und Sonic Youth. Ein Song, den ich einfach mal nachträglich zur eigentlichen MeToo-Hymne erkläre. Das war das Zündfunk-Playback zu Daydream Nation. Vor genau 30 Jahren erschienen. Eins der besten neuen Alben überhaupt. Kein bisschen gealtert und stilistisch perfekt. Die äußeren Kanten der verschiedenen Subkulturen haben auf dem Album einfach zusammengepasst. moderne Kunst, Hardcore, No-Wave-Noise und Avantgarde. Daydream Nation bricht mit allen Erwartungen, ist politisch und schleudert uns allen ein großes Fuck-Off entgegen und wird dann selbst zum Kanon, zum Klassiker, zum Mainstream der Minderheiten, zum Muster für viele Bands. Wo wären wir nur ohne Daydream Nation? It started the top. Now it's spiraling down. Where's the best when it's lost? Digging under the ground. Never mind it now. We can bring it back. It's total trash. And it's a natural fact that I'm not no cow. It's never the same. It's more than a game. Can't take it away. Can't kill out the shame. It's a guilty man that can grease the crack. It's total trash. Slap him on the back with a heavy